das große Los, der andere die Nieten los. Und der, der nie etwas riskiert, und der, der nie etwas verliert, hat seine Zeit vertan, er ist und bleibt ein armer Mann. Hand im Rücken kann jeder sein. Hans im Glück kann jeder sein, wenn er sein Herz einem anderen gibt. Die Welt ist eine Lotterie, das große Los bist du, Chérie. Solange unsere Liebe hält, vergessen wir die ganze Welt. Spielte ich mein Herz im Nu. Ich hab es nie bereut und ich bin heut so froh wie nie. Hans im Glück kann jeder sein, solange die Erde sich dreht. Wie ein Glück im Sonnenschein, da ist es niemals. Ich bin wieder mal berührt. Hand im Rücken.